Aussprache. Übung 1. 30 Wortgedicht. 17 Worte schreibe ich auf dies leere Blatt. 8 hab ich bereits vertan, jetzt schon 16, und es hat längst mehr keinen Sinn. Ich schreibe lieber 30 hin. 30.